meine Parlamentskollegen. Schön lässt sich uns ein Rednerpult, die anderen schlafend in ihren Bänken. Dann werden wir tolle Reden geschwungen und wir sind zum Zuhören gezwungen. Dann schreit ihr euch fürs Publikum, haltet ihr uns wirklich für so dumm? Ach, haltet Maul! Euch vertragen, ach haltet Maul, wer glaubt denn noch an eure Phrasen? In der Kantine seid euch doch einig in lustiger Runde. Dass es um Volk geht, habt ihr vergessen. Auf eure Diäten seid ihr versessen. Die Taschen voll mit Steuergeldern zählt ihr doch zu den größten Verschwendern. Umringt von euren Leibwächtern seid ihr doch die größten Blender. Ach, haltet Maul! Euch vertragen, ach haltet Maul, wer glaubt denn noch an eure Phrasen? Ach haltet Maul, keiner kann euch vertragen, ach haltet Maul, wer glaubt denn noch an eure Phrasen? Haltet Maul, keiner kann euch vertragen, ach haltet Maul.